si fanie in morgen, in plesser velk in kerter lo, behielt si do, den süßen do. Ach, wie bange sind die düsteren Stunden, den geschlossenen Hof hingeschwungen. Vom Duft berauscht lag ich dann in dunkler Nacht dein Bild ich sah. Ich fluchte dir in wildem Grimme und grollend sprach ihr eine Stimme. Warum noch dieses, das geschieht, was du erschien vor meinen Blick? Ganz die bittere Lästerung beklagen, damals hoffnungsvoll bei Versorgen, bis mein Herz und der stille Schmerz ich fast war mit heißen Flehen solches Meere lieg wieder zu sehen. Vor meinen Blicken klar fühlt ich, es war um mich getan. Du, meine Bonne, meinen Stücken, ja, Carmen. Baby, feel me. You